SWR 2 Radioart Hörspiel. Der Komponist Georg Friedrich Händel besucht 1782 in Dublin Jonathan Swift, den bekannten Schriftsteller und einstigen Dekan der Stadt, um von ihm die Erlaubnis zu erhalten, den Chor der St. Patrick's Kathedrale in seinem Oratorium Messias mitwirken zu lassen. Händel, der engagierte und gläubige Menschenfreund, trifft auf Swift, den Menschenhasser, der nur noch seine Pferde liebt. Swift kann Händel nicht ausstehen, doch Händel versucht, selbst die größten Beleidigungen hinzunehmen. Denn Swift ist krank. Oder kokettiert er nur mit der Unzurechnungsfähigkeit, um sich auf Narrenfreiheit berufen zu können? Aus der genauen Kenntnis der beiden Künstlerbiografien entwickelt der Autor Armin Eirin in seinem Hörspiel ein gewitztes, doppelbödiges Spiel um Normalität und Wahnsinn. Arien und Gewirr von Armin Eirin. Regie Otto Düben. Ich werde erwartet. Sind Sie Mr. Händel? Ja. Warum starren Sie mich so an? Verzeihung, ich... Nun, wenn ich Ihnen etwas verzeihen soll, muss ich zuerst wissen, was. Das Anstarren. Ich war nicht darauf gefasst. Worauf nicht? Die Ähnlichkeit. Sie sind Deutscher, nicht wahr? Ja. Dann können Sie nicht sein Bruder sein. Wessen Bruder? Drücken Sie sich deutlich aus, bitte. Der meines Herrn, Mr. Swifts Bruder. Hat er Brüder? Nein. Wenn er keine hat, dann kann ich auch keiner sein. Beim besten Willen nicht. Aber gesetzt er hätte welche, dann wäre ich zwar immer noch keiner, aber ich könnte einer sein. Brüder mit verschiedener Nationalität, das hat es schon gegeben. Lassen wir das. Bin ganz bestimmt kein Bruder von Mr. Swift. Übrigens, damit Sie sehen, ich verstehe Sie, diese Ähnlichkeit schon vielen aufgefallen. Auch Mr. Swifts früherem Diener. Wie lange sind Sie bei Ihrem jetzigen Herrn? 6 Jahre. 6? So lange habe ich Swift schon nicht mehr. Das ist erstaunlich. Ich hätte gedacht, 3, höchstens 4. Mr. Swifts früherer Diener, meinen Sie Ernest? Ja, kann sein, dass er so hieß. Ich erinnere mich. Er sagte, die Ähnlichkeit sei unglaublich. Er meinte die zwischen Ihnen und dem Bild. Ach, hat Mr. Swift das Bild noch? Wenn Sie ein paar Schritte näher kommen wollen. Hier hängt es. Ja, das ist es. Denner hat 3 solche Porträts von mir gemalt. Als ich es bei meinem letzten Besuch sah, war ich überzeugt, es sei 1 von den 3. Nur mit Mühe konnte mich Ihr Herr davon überzeugen. Es stelle nicht mich dar, sondern ihn. Wenn man Sie davor stehen sieht, könnte man meinen, Sie schauten in einen Spiegel. Nicht wahr? Und Mr. Swift, wie verhält es sich mit ihm? Was meinen Sie damit? Wenn er hier steht, wo ich jetzt stehe, steht er dann auch vor einem Spiegel? Nein. Nicht? Ja, warum waren Sie dann so verblüfft vorhin, als Sie mich sahen? Ich meinte Ihre Ähnlichkeit mit dem Bild, nicht die mit Mr. Swift. Mr. Swift hat sich sehr verändert. So? Hat er das? Es ist gut. Gott sei Lob und Dank. Also, führen Sie mich zu ihm. Euer Hochwohlgeboren erlauben gnädigst zuvor ein paar Worte. Mr. Swift, geht es nicht gut? Ist er krank? Gewissermaßen, ja. Er wird leicht wütend und sehr grob. Er meint es nicht so, es geht mit ihm durch. Man muss dann auf der Hut sein. Er wirft um sich. Besser, man reizt ihn nicht. Sagen Sie um Gottes Willen immer ja, wenn irgend möglich. Sehen Sie hier die Beule? Ein Nein, ja? Ganz recht. Aha. Ist es vernünftiger, wenn ich wieder gehe? Nein, bitte nicht. Er erwartet Sie. Seit Tagen spricht er nur von Ihrem Besuch. Es kommt ja sonst fast niemand mehr. Der Geruch, Sie verstehen? Nein, verstehe ich nicht. Was für ein Geruch? Er lebt im Stall. Im Stall? Nicht in seiner Wohnung? Nein, jetzt nicht mehr. Es ist so, er glaubt, er... Ja, lassen Sie nur, ich weiß Bescheid. Ist es also wahr? Ein zerrüttetes Hirn, wie entsetzlich und auch wie tröstlich. Denn warum bin ich gekommen? Aus Mitleid mit dem kranken Swift? Nein. Neugier hat mich hergetrieben und ein heimliches Grauen. Wenn dir einer aus dem Gesicht geschnitten ist, sodass die Leute euch verwechseln und er wird krank im Kopf, wie hartgesotten müsstest du da sein, dass dich nicht die Angst ankäme. Und du, zumal du ja auch schon, wenn auch nur vorübergehend. Aber er sieht mir nicht mehr ähnlich. Gottlob, meine Angst war unbegründet. Eigentlich könnte ich wieder gehen. Nun, führen Sie mich in Gottes Namen zu Ihrem Herrn. Ich hoffe, es ist kein Schweinestall. Nein, der Pferdestall. Aber wollen Sie nicht zuvor... Was? Ja, also... Drücken Sie sich doch bitte klar aus, ob ich was will. Weil wir es gerade von Schweinen hatten. Ich verstehe nicht. Ein saftiges Steak oder zarte Wachteln, Kapaunen, in einer Stunde? Ich verstehe immer noch nicht. Alle Welt weiß doch, euer Hochwohlgeboren, wie verfressen Sie sind. Was erlauben Sie sich? Toll, nicht schon? Ja, ich verstehe. Er versucht alles, die Leute von mir abzuhalten. Willkommen, Master Händel. Mr. Swift. Ich wette, er hat Ihnen auch das Märchen aufgetischt, ich sei nicht mehr zurechnungsfähig. Ein häufiges Symptom bei Geisteskranken. Sie halten ganz allein sich selbst für gesund und alle anderen für krank. Vor ein paar Monaten hat es bei ihm angefangen. Inzwischen ist er schon ziemlich mischung. Leider, armer Kerl. Ich bring's nicht fertig, ihn wegzuschicken. Warum auch, solange er seinen Dienst versehen kann. Er bereitet mir meine Mahlzeiten zu. Manchmal holt er auch etwas im Gasthof. Er geht einkaufen, er bürstet meinen Rock aus, kümmert sich um meine Perücken, alles nach wie vor zu meiner Zufriedenheit. Na, sagen wir fast. Ab und zu gerät ihm etwas völlig daneben. Dann schreie ich ihn an und er findet ganz rasch wieder zu sich und tut, was man ihm sagt. Interessant, nicht? Wie man's nimmt. Ich habe mich für alle Arten von Verrücktheiten immer brennend interessiert. Der normale Mensch ist langweilig. Erst wenn er Grenzen überschreitet, lohnt es sich, ihn zu studieren. Aber was stehen wir hier herum? Kommen Sie doch herein in die gute Stube. Also nicht in den Stall? Sie wollen den Stall sehen? Nein, gewiss nicht. Ich zeige Ihnen den Stall gern. Aber wirklich nicht. Sie brauchen sich nicht zu zieren. Sie können den Stall gern sehen. Aber lieber Swift, ich bitte Sie, nein, bitte nicht, bitte. Wir können vielleicht nachher. Aber ich wollte, wie soll ich sagen, nicht mit der Stalltür ins Haus fallen. Glauben Sie mir, es war nicht meine Absicht. Wissen Sie, es kommt selten vor, dass jemand von sich aus... Eigentlich nie. Ich war überrascht, angenehm berührt, ich gestehe es. Lassen wir das doch. Wie Sie wünschen. Also, ich wollte sagen, ich war angenehm berührt, als Sie von Ihrer Absicht erfuhr, mir einen Besuch abzustatten. Ich dachte nämlich, Sie grollten mir. Wegen der Sache mit G? Das ist ja lange her. Sie meinen... Ach, all die Jahre, die inzwischen verflossen sind, ich bin auch nicht nachtragend. Sie meinen... Hören Sie, Mr. Swift, in gewisser Weise haben Sie ja sogar recht behalten. Doch, doch. Ich schreibe keine Opern mehr. Die italienische Oper hat sich wahrscheinlich überlebt. Oder sagen wir so, ihre beste Zeit ist vorbei. Ich gebe zu, das einzusehen fiel mir nicht leicht. Schließlich habe ich mein halbes Leben daran gehängt. Über 30 Opern, ich weiß nicht einmal genau, wie viele. Als dieser G. seine Bettleroper herausbrachte, derselbe G., der mir zuvor das Textbuch zu Acis und Galatea geschrieben hatte, als alle Welt ihm zujubelte, ihm und Pepusch, als in dieser Bettleroper meine Opern in den Dreck gezogen wurden, hätte ich Halleluja dazu singen sollen? Das hat ja auch niemand erwartet. Ich meinte vorhin... Sie spielten wahrscheinlich auf Ihren Beitrag zu dieser Verhohnepiepelung an. Ich weiß, dass zwei der Couplets in Gays Oper von Ihnen stammen. Glauben Sie nicht, es sei mir entgangen. Aber das ist es nicht. Es stammen ja auch zwei Nummern in dieser Oper von mir selbst. Nicht, dass ich sie Gay geliefert hätte. Das hätte ich allerdings nie und nimmer getan. Er hat sie sich einfach genommen. Aus Rodelinda und Almira, ohne mich zu fragen, um mich durch den Kakao zu ziehen. Jawohl, er hat meine Musik in Zusammenhänge gebracht, Dass man darüber lachte, gewiss, das war seine Absicht. Und hat ihm der Erfolg nicht recht gegeben? Der Erfolg? Hatte ich zuvor nicht eben solchen Erfolg? Das ist schon der Beifall des Publikums. Ich bitte Sie, es klatscht heute dem zu, morgen jenem. Nein, nein, nein, das hätte mich nicht so sehr geschmerzt. Aber dass Sie sich damals auf die Seite der Lästerer geschlagen, dass Sie öffentlich gegen mich Stellung genommen haben. Gut, lassen wir es. Ich bin nicht nachtragend. Sie meinen... Ja, das meine ich wirklich. Es ist so. Sie meinen also, ich hätte an die alte Sache mit G. gedacht, als ich Sie fragte, ob Sie mir grollen? War es das nicht? Nein. Da ich doch weiß, Sie sind nicht nachtragend. Ja, was zum Kuckuck dann? Entweder Sie verstellen sich oder Sie wissen es tatsächlich nicht. Wovon reden Sie? Einen Augenblick, bitte. Übrigens, wünschen Sie eine kleine Kollation? Eine was? Etwas zu essen. Danke, nein. Wirklich nicht? Danke, nein. Sie brauchen sich nicht zu genieren, wenn Sie Hunger haben. Ich habe keinen Hunger. Sie haben doch immer Hunger. Hören Sie, haben Sie das auch Ihrem Diener gesagt? Er hat nämlich vorhin... Aber, bester Händel, das muss man niemandem sagen. Jedes Kind in ganz England, wenn es Ihren Namen hört, sagt sofort, Händel, das ist doch dieser Deutsche, der immer zu isst. Frisst, sagte Ihr Diener, frisst. Entschuldigen Sie seinen Mangel an Erziehung. In der Sache freilich hat er doch recht, oder nicht? Unglaublich. Eigentlich müsste ich mich verteidigen, aber wahrscheinlich regt er sich dann auf. Jedes Kind in England... Was für eine lächerliche Übertreibung. Seit wann muss man sich für seinen gesunden Appetit entschuldigen? Jedes Kind in England. Wenn ich bekannt bin, dann durch meine Musik. Welches Interesse hätten die Leute sonst an meiner Person? Selbst wenn jemand meinen Appetit interessant fände, so doch nur, weil er weiß, das ist dieser Komponist. Schließlich kein Affe, dem man beim Bananenessen zuschaut. Also, eine kleine Kollation, ein winziges Spanferkelchen. Sie werden unverschämt. Aber ich doch nicht. Verzeihen Sie, ich sagte die Kinder. Was kann ich dafür, dass die Kinder so daherreden? Wenn Sie, ich nehme an, Sie haben, ehe Sie herkamen, ausführlich gespeist. Wenn Sie also im Augenblick keinen Hunger haben, bitte ganz, wie Sie wünschen. Ich pflege allen meinen Gästen etwas anzubieten. Etwas Heu, etwas Hafer, frisches Wasser. Heu? Hafer? Also doch. Pferde? Nein, Hammel. Ich meine, kommen wir auf besagten Hammel zurück. Sie haben mich gefragt, was ich meinte, als ich... Als Sie fürchteten, ich könnte Ihnen böse sein, war es vielleicht deswegen. Was haben Sie da? Ein Brief, besser gesagt, ein Rundschreiben, das der sehr verehrte Herr Swift, Dekan der Kathedrale St. Patrick, an das Domkapitel geschickt hat. Der Brief, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich? Was soll denn da drin stehen? Ach, das werden Sie doch wohl am besten wissen. Ich hab's vergessen. Ach, vergessen? Na, dann lese ich Ihnen den Brief vor. Er hat nämlich etwas mit mir zu tun. An das Domkapitel von St. Patrick sowie an die verantwortlichen Geistlichen aller zu meinem Dekanat gehörenden Gemeinden. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass eine Bande von Fiedlern sich in Nils Musikhalle in der Fishamble Street zu produzieren und dort heilige Mysterien in den Dreck zu ziehen gedenkt und dass ich gewissen Vikaren erlaubt haben soll, besagten Fiedlern dabei auch noch zu helfen, indem sie Kirchenchören verstatten, dort mitzusingen. Ich erkläre hiermit, dass ich mich nicht erinnere, eine solche Erlaubnis je unterzeichnet und mit meinem Siegel versehen zu haben. Und falls sich jemand erdreistet, eine derartige Erlaubnis dennoch vorzuzeigen, so erkläre ich sie für gefälscht und annulliere sie hiermit. Ich befehle meinem Subdekan und dem Domkapitel, die Vikare, die in der Fishamble Street etwa auftauchen sollten, zu bestrafen, als wären sie leichtfertige Singvögel, Fiedler, Pfeifer, Trompeter, Trommler, Tambourmajore, und zwar gemäß den erschwerenden Umständen ihres Ungehorsams, ihrer Rebellion, Treulosigkeit und Undankbarkeit. Richtig, ich erinnere mich. Sie haben kürzlich hier in Dublin Teile eines Machwerks namens Messias aufführen lassen. Sie gedenken in Kürze, das ganze Machwerk aufführen zu lassen und hatten die Absicht, sich dabei meiner Kirchenchöre zu bedienen. Sie wollen mich beleidigen. Wie käme ich dazu? Sie nennen meinen Messias ein Machwerk. Ist der Messias ein Werk, das Sie gemacht haben, oder ist er es nicht? Ich habe das Te Deum meines geistlichen Oratoriums der Messias aufgeführt. Ich werde den ganzen Messias aufführen, auf Einladung des Vizekönigs von Irland, sehr verehrter Herr Swift. Das Te Deum ist schon mit großem Beifall, mit sehr großem Beifall aufgenommen worden. Über den Wert des Erfolgs beim Pöbel sprachen wir bereits. Es war nicht der Pöbel, der klatschte, es war der Adel, der etwas von Musik versteht und auch meine Intentionen durchaus zu würdigen wusste. Man hat mir die Ehre erwiesen, eine Subskription für 6 Abende zu veranstalten. Der Saal, der 600 Personen fasst, wird jedes Mal ausverkauft sein. Das alles interessiert mich nicht. Wären Sie bei Ihren pompösen Opern geblieben, ich hätte mich nicht darum gekümmert. Aber Sie legen Hand an den Erlöser. Ihre schmutzige Hand, Herr Händel, Ihre Dreckpfote. Sie wollen Jesum zu einer Opernfigur degradieren. Das geht mich an. Und ich missbillige es aufs Äußerste. Opernfigur? Haben Sie je etwas aus meinem Messias gehört? Wie könnte ich? Wenn Sie etwas gehört hätten! Wenn Sie etwas gehört hätten, dann würden Sie mir das nicht unterstellen. Nur die lautesten Absichten. Sie machen aus dem Heiland einen ihrer widerlichen Kastraten. Einen Kerl wie den Senesino, der dasteht und Arien schmettert. Nein, ganz und gar nicht. Und der Erlös aus der Aufführung, das wenigstens müsste Sie von meinen Absichten überzeugen, dieser Erlös wird einem guten Zweck dienen. Er geht an Mercer's Hospital. Ja, ja, mit solchen Tricks verbrämt man die Blasphemie und versucht, Gotteslästerung auch noch als ein gutes Werk hinzustellen. Sie werden diesen Messias nicht aufführen. Jedenfalls nicht mit meiner Hilfe. Und ich dachte, Sie bereuten, diesen Brief geschrieben zu haben. Wollen Sie nicht doch etwas essen? Warum? Nein. Nun, dann müssen Sie es eben nüchternen Magen schlucken. Ich bereue gar nichts. Ich habe nichts zu bereuen. Und wenn ich schon meine Vikare unter Strafe stelle, falls sie mithelfen bei der Aufführung dieses blasphemischen Getöns, wie viel mehr würde ich, wenn ich es könnte, den bestrafen, der hier vor mir steht, der es wagt, mein lieber Herr, so beruhigen Sie sich doch. Und euer Hochwohlgeborenes wäre vielleicht besser. Jawohl, mein Hut, ich gehe. Sonst noch was hier geblieben? Das wollen Sie nicht hören, wie? Sie müssen aber. Versucht zuerst, die Sitten zu verderben mit endlosem Liebesgeturtel in seinen Opernschmachtfetzen. Und nun will er sich auch noch am Leben und Leiden unseres Herrn vergreifen. Ich wette, der Messias trägt eine Perücke und einen Bratenrock, singt Liebesarien und wälzt sich vor Maria Magdalena im Staub. Mr. Swift, denken Sie an Ihr Versprechen. Ja. Ja. Schon gut. Dürfte ich Sie, verehrter Herr, nun doch zu einem Besuch meines Pferdestalls einladen? Nicht widersprechen. Soll ich wirklich? Bloß nicht widersprechen. In den Stall? Ja, mit Vergnügen. Ich wusste es. Wahrscheinlich sind Sie kein schlechter Mensch, aber Sie haben den falschen Beruf. Und Sie den richtigen? Was erreicht man schon mit Musik? Musik ist Lüge. Ja, wie denn das? Haben Sie schon einmal jemand gebeten, er solle Ihnen beschreiben, was er beim Musikhören empfindet? Nein, nein. Warum nicht? Ja, weil man's auch vermutlich nicht kann. Sehen Sie, wenn man's trotzdem versuchen wollte, müsste man irgendetwas zusammenfantasieren. Mit anderen Worten, lügen. Das ist mir eine Logik. Ein Musiker sollte nicht von Logik reden wollen. Musik hat mit Logik nicht das Mindeste zu tun. Alles Gefühl, alles undefinierbar, verschwiemelt. Bald Geschmetter, bald Gesäusel, nichts eindeutig, nichts sauber. Nichts mit dem klaren Verstand erfassbar. So kann nur jemand reden, der nichts davon versteht. Ja. Wissen Sie denn nicht, dass auch die Musik ihre Grammatik hat, Tonarten, Tongeschlechter, Intervalle, Kontrapunkte, alles Dinge, für die man Verstand braucht? Diese Pferde hier haben vielleicht Gefühle, aber sie könnten Dur und Moll nicht unterscheiden, weil ihnen jegliche Vernunft fehlt. Halten Sie Ihre Zunge im Zaum, oder? Ich bitte Sie, meine Herren! Er ist ein Deutscher, Mr. Swift. Ein Barbar. Deutscher! Ich sagte Ihnen doch, Mr. Händel, keinen Widerspruch. Geben Sie ihm um Gottes Willen in allem Recht. Sie sind Deutscher. Aber dann sind Sie ja ein Genie. Wunderbar, John, ein Genie. Weshalb? Alle Deutschen sind Genies. Ich bin kein Deutscher, aber ich bin auch eins. Ich weiß, Herr Swift, ich weiß. Und Sie besuchen mich. Ein Genie, das andere. Wunderbar. Ist es nicht doch besser, wenn ich gehe? Vielleicht glauben Musiker, nur Sie hätten gute Ohren. Das ist ein Irrtum. Ich habe ausgezeichnete. Gewiss, gewiss. So gute Ohren, dass ich ganz genau gehört habe, was Sie eben zu John sagten. Gehen wollen Sie. Es fängt doch gerade an, interessant zu werden. Finden Sie? Wo wir doch endlich zu den Pferden kommen. Sicher wollen Sie wissen, warum es 5 sind. Warum sind es 5? Lassen Sie diesen Kindermädchen tun. Für eine Kutsche braucht man ein Pferd, höchstens 2. Auch der Dekan von St. Patrick fährt nicht 4-spännig. Schon gar nicht, wenn er abgesetzt ist. Ach, man hat sie abgesetzt. Mann! Ich selber werde mich absetzen. Genauer gesagt, aus dem Amt zurückziehen, um mich ganz meiner Familie zu widmen. Hm, da werden sich Ihre Frau und Ihre Söhne freuen. Frau, Söhne, die haben keinen Zutritt mehr bei mir. Das hier ist meine Familie. Sie meinen diese Pferde? Ich verbiete Ihnen, sie so zu nennen. Wenn Sie es sagen, klingt es abfällig. Oh, entschuldigen Sie, soll ich Gäule sagen oder Rösser oder wie? Heinems. Heinems? Heinems. Heinems. Aha. Selbst wenn Sie Aha sagen, klingt es abfällig. Für diese edlen Tiere verletzend. Ach, das war nicht meine Absicht. Ich versichere Sie. Zudem, ich habe natürlich, wie alle Welt, Ihren Gulliver gelesen. Ja, das ist etwas anderes als diese Nero, Rodrigo, Agrippina, Rinaldo, Teseo, Silla. Halt, halt. Ach, Sie kennen sie wohl alle. Und noch dazu in der Reihenfolge des Entstehens. Erstaunlich. Für jemanden, der nichts damit anfangen kann. Man kennt auch, was man hasst. Der Gottesmann muss über den Teufel Bescheid wissen. Ja, ich kenne Ihre Opern. Und darum darf ich mir herausnehmen zu sagen, mein Gulliver, das ist wahrhaftig etwas anderes. Etwas ganz anderes. Ich überhöre den Hohn. Da Sie mein Buch gelesen haben, haben Sie es ganz gelesen? Bis zum Schluss? Gewiss. Warum zweifeln Sie? Weil Sie vorhin die Ohms nicht aussprechen konnten. Na, die sind aber auch schwer auszusprechen. Nicht für den, der sie liebt. Da Sie also mein Buch, wie Sie sagen, ganz gelesen haben, wissen Sie, was es mit dem Ohms auf sich hat. Wenn ich mir hier Pferde halte, das sind ja nur Pferde, keine Ohms, dann ist das etwa dasselbe wie ein Gedächtnisgottesdienst. Sie verstehen? Nicht ganz, fürchte ich. Ja, Sie sollen schwer vom Begriff sein, man hat es mir berichtet. Packen wir die Sache am anderen Ende an. Sie schreiben ja jetzt keine Opern mehr, wie es heißt. Oder vielmehr, Ihre Opern haben jetzt einen anderen Namen. Sie nennen sie Oratorien. Mir ist auch zu Ohren gekommen, Sie hätten einem dieser hochmögenden Herren, einem dieser Adligen, die in ihren Messias rennen, auf seine Bemerkung, man unterhalte sich gut in ihren Oratorien. Also, Sie hätten diesem Herrn geantwortet, ich will die Menschen nicht unterhalten, sondern bessern. Das ist richtig. Und gerade mit meinem Messias. Behaupten kann man viel. Aber unterstellen wir einmal, Sie wollten das wirklich. Den Menschen bessern. Dann sage ich Ihnen, verehrter Herr Händel, lassen Sie's bleiben. Sie trauen mir's nicht zu? Ich habe geglaubt, ich könnte es. Man kann es nicht. Der Mensch ist schlecht. Wenn das der Dekan von St. Patrick sagt, erstaunlich und befremdlich. Wenn es der berühmte Autor von Gullivers Reisen sagt, dann wundert es mich weniger. Mit welchem von beiden spreche ich? Schenken Sie sich bitte diese rhetorischen Mätzchen. Ich sagte schon, ich bin gerade dabei, mich von meinem Amt zurückzuziehen. Nun wissen Sie auch, warum. Diese Pferde hier, die ich meine Familie nenne, ich bin nicht verrückt. Weiß genau, was ich sage. Diese Pferde hier stehen hier im Stall, um mich ständig daran zu erinnern, dass ich in einem Land war, wo mir von sogenannten Pferden mit unerbittlicher Deutlichkeit beigebracht wurde, was wir Menschen sind. Schweine, Verbrecher, Abschaum. Sie, Ihre Kastraten, Ihre verdorbenen Sängerin, denen das Lotterleben zum Dekolleté heraushängt, aber auch vermeintlich ehrenwerte Richter, Anwälte, Geistliche. Auch ich. Am besten wäre es, man würde uns ausrotten. Vielleicht ist er nicht verrückt. Vielleicht ist er nur verbittert, ungeheuer verbittert. Hat sich in seine Bitterkeit so hineingesteigert, dass er nicht mehr herausfindet. Aber was hat ihn so gemacht? Warum hasst er die Menschen? Wahrscheinlich hat es keinen Sinn, ihn zu fragen. Aber ich versuch's trotzdem. Vielleicht will er gefragt werden. Vielleicht lechzt er danach, um sich verteidigen zu können, um Widerspruch zu hören. Gestatten Sie mir eine Frage. Fragen Sie. Sie haben vorhin vom Lande der Heulenhims so gesprochen, als sei es Wirklichkeit, als seien Sie tatsächlich dort gewesen. Sie haben es aber doch erfunden. Man hat mir berichtet, ein Diener habe Sie einmal überrascht, wie Sie weinten, und zwar beim Schreiben einer Partitur. Sie hätten sich in das Schicksal Ihres Helden so eingefühlt, dass Ihnen, als es ihm schlecht ging, die Tränen kamen. Ja, das ist möglich. Ja. Warum denn weinen? Sie haben ihn doch bloß erfunden. Ich gebe mich geschlagen. Aber trotzdem, Wirklichkeit war er für mich in dem Augenblick, als ich ihn schuf. Nachher indessen ist wieder ein Popanz. Ein aufgeblasener Sänger, der seine Gefühle tremuliert und den niemand ernst nimmt. Mit einem Wort, eine Opernfigur, sehen Sie. Da liegt eben der Unterschied. Ich habe meine Heulenhims ernst genommen. Und ich tue es noch immer. Oder jetzt erst recht. Gut, gut. Aber zwischen ernst nehmen und für wirklich halten. Sie meinen, da müsse noch ein Unterschied sein. Ein gewaltiger. So? Welcher denn? Ich fühle ihn. Benennen kann ich ihn nicht so einfach. Ich bin kein Philosoph. Nein. Nur ein Possenreißer. Schade. Eben begann mich das Gespräch zu interessieren und jetzt zerren Sie es wieder auf die Ebene von Beleidigungen herunter. Ich hätte nichts davon, Sie zu beleidigen. Ich sage Ihnen nur die nackte Wahrheit. Und die vertragen Sie nicht. Kein Wunder bei einem, der sein Leben in der Welt des Scheins verbringt. Lügen, lauter Lügen. Sie müssten über Ihren Schatten springen. Ombra Maifu, auch so eine Lüge. In meinem Pferdestall steht keine Platane. Verehrter Herr Swift, und wenn ich sage verehrter, so ist das keine Lüge, auch keine Höflichkeitsfloske, sondern die reine Wahrheit. Denn ich verehre einen Mann des Geistes, der mit seinem Buch eine sehr große Leistung vollbracht hat. Ja, den Autor des Gulliver verehre ich, auch wenn ich mit Herrn Swift nicht in allen Dingen einer Meinung bin. Lassen Sie die schönen Worte und kommen Sie zur Sache. Die Sache? Gut, wie Sie wollen. Ich sagte, ich bewundere Ihr Buch, diese große Tat, aber ich mag es nicht. Niemand zwingt Sie, es zu mögen. Gewiss nicht. Doch ich habe mich gefragt, warum? Der erste und zweite Teil, wo Ihr Reisender bei den Zwergen und dann bei den Riesen ist, die gefielen mir. Doch dann hatte ich Mühe. Und als er zu diesen Heulenhims kommt... Ja, da wird es ernst. Vorher sind's Späße, wenn mein Lemuel über eine Stadt pinkelt, um einen Brand zu löschen, oder am Busen einer Riesin herumkrabbelt. Darüber amüsieren Sie sich. Aber Sie brauchen keine Konsequenzen zu ziehen. Aber welche denn auch? Einzusehen, dass der Mensch ein Schwein ist. Dass er aufhören sollte, im Dreck herumzusuhlen. Es mag Menschen geben, die sich schweinisch benehmen. Einzelne, vielleicht sogar viele. Aber das berechtigt sie nicht, den Menschen zu verdammen, ganz allgemein. Doch. Ich hasse und verachte das Tier, das man Mensch nennt. Obwohl ich herzlich John, Peter, Thomas und so weiter liebe. Immer habe ich den Menschen im Plural gehasst. Ich hasse alle Völker, alle Gemeinden, alle Zünfte und Stände, wie zum Beispiel die Juristen, ganz zu schweigen von meinem eigenen, dem Geistlichen. Ich hasse alle Soldaten, alle Briten, Schotten, Franzosen, alle Opernbesucher. Meine Liebe hat immer nur dem Einzelnen gehört. Wenn Gott das auch täte. Ich bin nicht Gott. Im Übrigen hat er gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deinen Nächsten im Singular. Von allen Nächsten ist nicht die Rede. Trotzdem ist ihr Menschenhass unchristlich. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, wer ist denn hier der Pfarrer? Wer darf sagen, was christlich ist? Aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Nein, mein Hass ist nicht unchristlich. Wenn Sie eine Frau lieben, lieben Sie diese eine Frau, nicht alle Frauen. Wir können unsere Liebe immer nur Einzelnen zuwenden, nie allen gleichzeitig. Ja, deswegen brauchen wir die Gesamtheit doch nicht gleich zu hassen. Nein, ich müsste nicht. Ich könnte wunderbar lügen. Ach, ihr lieben Menschen, wie liebe ich euch. Wie seid ihr doch herrlich, die Krone der Schöpfung und so weiter. Stattdessen sage ich die Wahrheit. Was für ein widerliches Geschmeiß ihr seid. Ihr nennt euch, wenn ihr euch beschimpfen wollt, tierisch. Und doch ist jedes Tier im Vergleich zu euch ein Engel. Ach, Sie mögen also Tiere mehr als Menschen? Meine Mutter war eine Metzgerstochter. Aha. Ich sehe den Zusammenhang nicht. Hunderte und Aberhunderte geschlachteter Rinder, Schweine, Schafe. Ich habe allerhand gut zu machen. Keine Pferde? Ich weiß nicht mehr. Sicher auch Pferde. Und wie machen Sie's wieder gut, indem Sie kein Fleisch essen? Davon hätten die Geschlachteten nichts. Ich kniee vor den Tieren nieder und bitte sie um Vergebung. Und mir bieten sie einen gebratenen Kapaun an? Den hätten sie nicht bekommen. Sondern? Geld. Wie Geld? Wie Geld? Das wissen Sie nicht, ich bin doch berühmt dafür. Ich lade mir Leute ein, ich frage sie, ob sie wirklich etwas zu essen wollen. In einem Ton frage ich das, in einem Ton, den kann man nicht missverstehen. Sofort versichern alle, sie hätten schon gegessen. Meine Freunde Gay und Pope zum Beispiel. Das kann doch nicht sein, sage ich. Es ist noch nicht einmal 8 Uhr, merkwürdig. Doch, doch, sagen sie, wir haben gegessen. Darauf ich, wenn ihr noch nicht gegessen hättet, müsste ich was besorgen. Ein paar Huren zum Beispiel, 2 Schilling. Torte, 1 Schilling. Eine Flasche Wein, 2 Schilling. 2 und 1 ist 3 und 2 macht 5. Hier, Pop, 1/2 Krone für dich und hier 1/2 Krone für dich, Gay. Haben Sie es genommen? Sie mussten. Sonst wäre ich sehr böse geworden. Sehr, sehr böse. Das ist verrückt. Ich höre noch sehr gut. Verrückt, sagen Sie. Mein Onkel Godwin, ja, der ist im Alter verblödet. Ich habe lange Zeit gefürchtet, es könnte mich auch erwischen. Wunder wäre es keins gewesen bei diesen Voraussetzungen. Erst recht meine Söhne, dass die überhaupt normal sind. Wieso? Das ist doch kein Geheimnis. Mein Vater war mit ziemlicher Sicherheit nicht mein Vater. Mein Vater... Das war ein Mann, der sich so sehr um mich gekümmert und mich gefördert hat, dass es allen auffiel. Nur mir nicht. Oder eben zu spät. Sir Temple. Sie werden von ihm schon gehört haben, ganz England kannte ihn. Er war, wie soll ich sagen, ein furchtbarer Mensch. Er hatte auch mehrere natürliche Töchter. Und eine davon, auch das habe ich erst erfahren, als es viel zu spät war, eine davon war Hester Johnson, meine Frau. Aber ich bin nicht wahnsinnig. Zwar habe ich mich für den Wahnsinn immer sehr interessiert, aus theologischen Gründen. Ist Gott womöglich nicht allmächtig, fragte ich mich, wenn ihm solche Fehler unterlaufen. Zu welchem Ergebnis kamen Sie? Nein, lassen wir das. Mir genügen meine anderen Leiden, an denen es nicht mangelt. Ich bin eigentlich gekommen, Sie wegen der Chöre. Das könnte Ihnen so passen. Schnell das Gespräch abbiegen, wenn die Rede auf Krankheiten kommt. Um Gottes Willen, jetzt fängt Sie das Swift auch noch mit seinen Krankheiten an. Das wird ja heiter. So haben Sie gedacht. Geben Sie es zu. Nein. Geben Sie es sofort zu. Ja, also gut, ja. Sehen Sie, Wir verstehen uns glänzend, obwohl ich schlecht höre. Das ist eins meiner Leiden, nicht das Schlimmste, aber das, unter dem meine Besucher am meisten zu leiden haben. Deshalb schreie ich auch so. Alle Leute, die schlecht hören, schreien. Was war das? Ich denke manchmal laut. Gerade ging mir eine Passage aus meinem Messias durch den Kopf. Und als Sie sagten, Sie hörten schlecht, da dachte ich, die musst du noch lauter machen. Etwa so. Wie ich Ihnen bereits sagte, haben mich Verrückte immer interessiert. In der Anstalt von Bedlam gab es bedeutende Fälle. Einen Koprophagen habe ich in meinem Tonnenmärchen beschrieben. Einen was? Musiker sind das ungebildetste Volk. Außer Musik haben sie nichts im Kopf. Einen Scheißefresser. Auch ihnen sagt man ja verschiedentlich nach, sie hätten zumindest zeitweise Phasen geistiger Eintrübung durchgemacht. So, hat man ihnen diesen Bären aufgebunden. Ich kann Sie beruhigen, ich fresse keine Scheiße. Dies hat auch niemand behauptet. Hingegen ist mir berichtet worden, dass man sie in Anspielung auf meinen Gulliver ihrer Körperfülle wegen als Mannberg bezeichnet und nicht versäumt hat, hinzuzufügen, körperlich seien sie sehr stark, geistig jedoch, sagen wir es höflich, manchmal etwas gestört. Wer sagt das? Viele. Ach, das sind Ausflüchte. Nennen Sie Namen. Ich dachte, Sie wüssten Bescheid. Ich dachte, es ist eine Behandlung. Aber wenn Sie unbedingt wollen, bitte. Mein guter Freund, auch Ihrer, der Reverend Harris. William? William Harris? Eben der. Er bekam kürzlich einen Brief von Lord Shaftesbury betreffend Ihren Gesundheitszustand, um den der Lord sich Sorgen macht. Es heißt dort sinngemäß, der arme Händel sieht ein wenig besser aus. Ich hoffe, er wird wieder gesund werden, obgleich sein Verstand zurzeit arg in Unordnung ist. Kein Narrensposten. So steht es in dem Brief. Bitte, den habe nicht ich geschrieben. Mein Verstand war noch nie in Unordnung. Ich habe mich aufgeregt, jawohl, mächtig aufgeregt. Wissen Sie, warum? Wir haben ja freundlich dazu beigetragen, abwärts ging mit der Oper, konnte ich oft meinen Leuten ihr Geld nicht mehr zahlen. Einer von ihnen, er spielte in meinem Orchester Oboe, ein gewisser Keescht, übrigens ein Landsmann von mir, starb plötzlich und ließ eine Familie zurück, Frau und 4 Kinder, die von einem Tag auf den anderen am Hungertuch nagten. Zu allem Überfluss hatte sie ihr Vermieter, ein böser Geizkrag und Leuteschinder, auch noch auf die Straße gesetzt. Da kann man schon wütend werden. Von Ihrer Wut werden Kinder nicht satt. Verehrter Herr Dekan, das weiß ich selbst. Von Worten ist noch niemand satt geworden. Und deshalb habe ich es auch nicht bei bloßen Worten belassen, sondern die Society for the Support of Decayed Musicians and Their Families gegründet. Und wissen Sie mit wem zusammen? Mit Ihrem Mr. Pepusch, der die Beggars Opera komponiert hat. Und mit Dr. Arne. Dem Sohn von Henry Purcell? Jawohl. Und einigen anderen ehrenwerten Herren. Auch von einer Gesellschaft werden die Armen nicht satt. Also stellen Sie sich vor, selbst das kann ich mir selbst sagen. Soweit funktioniert mein Verstand nämlich noch. Ich habe eine Benefizvorstellung meines Alexanderfestes veranstaltet. Es kam ganz schön was rein. Den Kindern des armen Keescht wurde geholfen und auch manchen anderen. Gut, gut. Was aber mich betrifft, manchmal dreht sich mir alles, sodass ich mich nicht aufrecht halten kann. Ich falle, ich erbreche mich, dazu kommt noch Ohrensausen. Ich erinnere mich dann auch an nichts. Von Verdauungsstörung will ich nicht reden, Durchfall, Verstopfung, wütende Stiche, die im Bauch herumwandern und eine tiefe Verachtung für alles Militärische. Ach, ist das auch eine Krankheit? Ich wollte nur prüfen, ob Sie mir überhaupt zuhören. Ich habe einmal eine Rittmeisterstelle abgelehnt. Auf Pferden sitzen, sie mit den Sporen quälen, scheußlich. Generäle, also Soldaten, sie sind mir zuwider. Kinder, sagt man auch. Ganz richtig. Und stimmt es, dass Sie stundenlang Trepp auf Trepp abrennen? Im Winter, wenn es draußen zu glatt ist. Bewegung fördert sehr das Verdauen. Könnte Ihnen auch nicht schaden bei Ihrem dicken Wanst. Gut, weil wir schon dabei sind, stimmt es auch, dass Sie an Lord Bolingbroke geschrieben haben, ich muss Unsinn reden können, wann ich will, und ich verlange, dass alle Anwesenden ihn loben, sonst werde ich wütend? Haben Sie noch mehr auf Lager? Lernen Sie meine Briefe auswendig? Sind Sie gekommen, um mich zu überführen, ich sei eben doch verrückt? Ganz richtig. Ich bin es. Ich spinne. Aber nur ganz leicht. Ein harmloser Fall. Die Symptome finden sich auch bei Normalen. Zum Beispiel beim Reinlichkeitsfimmel. John! Sir? Die Kleiderbürste. Bitte sehr. Ja, was tun Sie? Was soll denn das? Nur ein paar Krümel auf Ihrer Weste. Sehen Sie, jetzt sind Sie weg. Und nun können Sie mir nicht mehr erzählen, Sie hätten gerade gegessen, ehe Sie zu mir kamen. Steh nicht hier herum! Was hast du zu gaffen? Ich gehe schon, Sir. Mein Umgangston mit Dienstboten, der gehört auch zu den Symptomen. Sagten Sie etwas? Nein. Nicht? Nein. Warum nicht? Weil Ihnen, was ich zu sagen hätte, bestimmt sehr missfiele. Das ist die pure Perfidie. Beleidigung ohne ein einziges Wort. Und der andere drängt dann so lange, bis die Beleidigung doch ausgesprochen wird. Es geht mir nicht im Entferntesten darum, Sie zu beleidigen. Ich finde nur, Sie machen es sich zu leicht. In welcher Hinsicht? Sie sind nicht verrückt, soweit ich das beurteilen kann, aber Sie kokettieren damit. Alle Ihre Fehler, Ihre Unausstehlichkeiten, das ist ja so bequem. Man kann nichts dafür, also gibt man sich auch keine Mühe, derlei abzustellen. Wer ist hier der Pfarrer, Sie oder ich? Ja, weichen Sie nur aus, das ist ja so bequem. Dass Sie Ihr Personal abscheulich behandeln, das weiß jeder. Sie müssen Ihren Diener üppig bezahlen, damit er bleibt. Statt, wie es einem Gottesdiener gut anstünde, in sich zu gehen und dem Diener den Nächsten zu sehen, den sie lieben sollen wie sich selbst, machen sie eine Marotte daraus. Ich bin eben so. Ich bin nicht ganz zurechnungsfähig. Da kann man nichts ändern. Sie haben recht. Und was tun Sie dagegen? Alles Mögliche. Nur ist es mir bis jetzt nicht gelungen, mich zu bessern. Es ist ja auch viel einfacher, Bücher zu schreiben, in denen die anderen schlecht sind und belehrt werden, wie sie sich zu bessern hätten. Nicht die anderen. Der Mensch. Bin ich keiner? Habe ich mich ausgenommen? Warum muss es immer gleich die Menschheit sein? Warum nicht bei sich selbst anfangen? Weil das nicht geht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich habe es versucht. Hundertfach. Immer und immer wieder. Es geht einfach nicht. Einmal dachte ich, warum wird man überhaupt Pfarrer? Vielleicht deshalb, weil man spürt, du bist schlecht, du müsstest dich bessern und man kann's nicht, will aber. Bessern will man auf jeden Fall. Also bessert man derweil andere. Sie wollen's doch auch. Sie haben doch zu einem hohen Herrn, der Ihre Musik unterhaltsam fand, gesagt, ich will nicht unterhaltsam sein, ich will den Menschen mit meiner Musik bessern. Das sagten Sie schon. Trifft es nicht zu? Doch. Nur bin ich nicht Musiker geworden, um die Menschen zu bessern. Erst allmählich bei der Beschäftigung mit Musik begriff ich, dass sie diese schöne Eigenschaft haben kann. Sie erhebt den Menschen, sie lässt ihn seine Sorgen vergessen oder doch kleiner erscheinen. Sie weckt die edleren Gedanken und Gefühle in ihm. Und ganz ohne Predigt übrigens. Und ohne diesen moralischen Rigorismus, der mich an ihnen abstößt. Ich sage zum Menschen nicht, du Ekel, du Schwein, wie schlecht bist du, streng dich gefälligst an und bessere dich. Ich lasse ihn Musik hören, die ihm das alles sagt, aber indirekt. Auf angenehmste Weise. Sodass er sich dagegen nicht zu sträuben braucht. Ich sage ihm, gewiss, du bist schwach, wir alle sind es, Schwachsein ist menschlich, aber dem Menschen ist auch gegeben, sich emporzuheben. Wenigstens vorübergehend. Mir hat einmal ein Lord gesagt, wenn ich Ihre Musik höre, dann bin ich für einen Moment ein besserer Mensch. Wenigstens möchte ich es sein. Wenn Sie mit mir einer Meinung sind, dass dies nichts Schlechtes ist, dass es doch besser ist als nichts, dann heben Sie Ihr Dekret auf und lassen Sie mir die Chöre. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum Künstler so unmoralisch leben. Man weiß das ja. Schauspieler, Sänger, vor allem die Sängerinnen, ein Lotterleben, das zum Himmel schreit. Sie sind auch so einer. Wahrscheinlich liegt es in der Natur des Künstlers, dass er mit allem nur spielt, nie etwas ernst nimmt. Und was Sie da sagten, Herr Händel, beweist es mir. Ein paar rührende Töne, ein paar schöne Gefühle, und schon glaubt sich solche eins geläutert. Wenn's nicht andauert, wenn die Schweinerei hinterher weitergeht, was tut, so ist er eben der Mensch. Ja, so ist er der Mensch, und so darf er nicht sein. So hat ihn Gott nicht gewollt. Ich mag sehr viele Fehler haben, Herr Händel, ich leugne sie nicht. Und weiß auch, wie wenig ich ein besserer Mensch geworden bin. Aber immerhin ist mir das bewusst. Ich wische es nicht weg. Ich schäme mich dafür. Und ich schreibe Bücher, in denen ich uns Schweinen den Spiegel vorhalte, damit wir endlich begreifen, wer wir sind. Sie aber? Was tun Sie? Tralala und tralala. Wenn Sie dereinst vor Ihren Richter treten, ja, glauben Sie im Ernst, dass Sie vor ihm mit Ihrem Tralala bestehen können? Faxen! Billige Tricks! Wenn schon, dann miserere und miserere. John! Sir? Geleite Herrn Händel hinaus. Und die Chöre? Sie haben nichts begriffen. Nichts. Solange ich Dekan von St. Patrick bin, niemals. Aber ich bin's ja gar nicht mehr. Weshalb sind Sie gekommen, da ich doch nicht mehr Ja oder Nein sagen kann? Sie haben das nämlich die ganze Zeit gewusst. Ich bin abgesetzt. Ich wollte, dass Sie zustimmen. Auch wenn ich Ihre Zustimmung nicht brauche. Ich ehre den Autor, der den Lemuel Gulliver erfunden hat. Ich wollte nichts gegen seinen Willen tun. Wenn Ihnen mein Wille etwas bedeutet, dann gehen Sie. Gehen Sie! Leben Sie wohl. Und dieser Messias, führen Sie ihn auf? In der Gewissheit, dass Gott nichts dawider hat. Da wäre ich nicht so sicher. Haben Sie verstanden? Nein. Wie sollte er auch? John, Wasser und Hafer. Sir, noch keine Essenszeit. Das weiß ich, du Turtel. Ich will den Hafer waschen. Er ist voller Staub. So voller Staub. Es ist alles so schmutzig. Unsäglich schmutzig. Hast du die Bürste noch? Ja, Sir. Fahr übers Fenster damit. Man sieht nicht mehr klar. Arien und Gewirr von Armin Eiren. Die Rollen und ihre Darsteller waren: Händel, Martin Benrath. Zwift, Manfred Steffen. Diener, Hermann Lause. Ton und Technik, Elke Tratnik und Herbert Kuhlmann. Regieassistenz, Susanne Krings. Regie, Otto Düben. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1995.